Tauch ein in die Katzenerlebniswelt und spüre, wie's den Stubentigern gefällt. Bereits dienen ihr Vierbeiner Ärger. Kommunikation mit ihnen ist lernbar. Diplomierter Tiercoach und Katzenexpertin. Petra Ott für Katzen, eine klasse Gefährtin. Mein gesamtes Team ist für sie da, auch mit Ernährung und Medizin kommen wir klar. Sie wissen nichts weiter, brauchen eine helfende Hand. Haben sie das Problem zwar noch nicht erkannt, uns aber kein Markieren oder Kratzen. Untypisches Verhalten ihrer Katzen. Für ein harmonisches Miteinander sorge ich. Gebe ihnen Tipps in der Praxis ordentlich. Ich sage so, ist die Katzenseele gesund, dann ist es wunderbar und läuft zu Hause wieder rund. Petra Ott, Coach for Cats, wir verbinden sie gemeinsam mit Respekt. Ist die Katzenseele gesund, dann läuft es zu Hause wieder rund. Petra Ott, Coach for Cats, wir verbinden sie gemeinsam mit Respekt. Ist die Katzenseele gesund, dann läuft es zu Hause wieder rund. Katzen wissen, erlernen, erleben, Katzen lieben, Kuscheleinheit sind geben. In unserem Blog finden sie Alltagsgeschichten, wir können über unsere Tiere einiges berichten. Weiters haben wir eine Katzensitteragentur, auch für Problemkatzenpflege rund um die Uhr. Österreichs Katzenverhaltensberater, top ausgebildet für ihren Kater. Petra Ott, Coach for Cats, Lösung zur Orientierung, das Fest. Lernen Sie das Katzen-ABC. Kommunizieren Sie mit dem Tier, mit dem richtigen Schmäh. Täglich im Einsatz analysieren, finden die Ursache, es funktioniert. Eine Katzenschule haben wir auch im Angebot, wo Sie ausgebildet werden, helfen Mensch und Katze im Not. Spielen Sie mit dem Tier und streicheln Sie es. Ihr Stubentiger liebt diesen Lifestyle ab jetzt. Im Shop for Cats finden Sie Utensilien, wichtig für den Stubentiger, wir sind eine Familie. Petra Ott, Coach for Cats, wir verbinden Sie gemeinsam mit Respekt. Ist die Katzenseele gesund, dann läuft es zu Hause wieder rund. Petra Ott, Coach for Cats, wir verbinden sie gemeinsam mit Respekt. Ist die Katzenseele gesund, dann läuft es zu Hause wieder rund.